hohe Gitter, Taxushecken, Wappen, nimmermehr vergoldet, Sphinxe durch das Dickicht schimmernd, knarrend öffnen sich die Tore. Mit verschlafenen Kaskaden und verschlafenen Tritonen, Rokoko, verstaubt und lieblich. Seht das Wien des Canaletto, Wien von 1760. Grüne, braune, stille Teiche, glatt und marmorweiß umrandet. In dem Spiegelbild der Nixen spielen Gold- und Silberfische. Auf dem glattgeschorenen Rasen liegen zierlich gleiche Schatten schlanker Oleanderstämme. Zweige wölben sich zur Kuppel. Zweige neigen sich zur Nische für die steifen Liebespaare. Heroinen und Heroen. Drei Delfine gießen Murmelfluten in ein Muschelbecken. Duftige Kastanienblüten gleiten, schwirren leuchtend nieder und ertrinken in dem Becken. Hinter einer Taxusmauer tönen Geigen, Klarinetten. Und sie scheinen den graziösen Amoretten zu entströmen, die rings auf der Rampe sitzen, fiedelnd oder blumenwindend. Selbst von Blumen bunt umgeben, die aus Marmorvasen strömen. Goldlack und Jasmin und Flieder. Auf der Rampe zwischen ihnen sitzen auch kokette Frauen, violette Monsignori. Und im Gras zu ihren Füßen und auf Polstern, auf den Stufen, Kavaliere und Abbati. Andere heben andere Frauen aus den parfümierten Sänften. Durch die Zweige brechen Lichter, flimmernd auf den blonden Köpfchen, scheinen auf den bunten Polstern, gleiten über Kies und Rasen, gleiten über das Gerüste, das wir flüchtig aufgeschlagen. Wein und Winde klettert aufwärts und umhüllt die lichten Balken. Und dazwischen, farbenüppig, flattert Teppich und Tapete, Schäferszenen keck gewogen, zierlich von Watteau entworfen. Eine Laube statt der Bühne, Sommersonne statt der Lampen. Also spielen wir Theater, spielen unsere eigenen Stücke, früh gereift und zart und traurig. Die Komödie unserer Seele, unseres Fühlens heut und gestern. Böser Dinge hübsche Formel, glatte Worte, bunte Bilder, halbes Heimliches Empfinden, Agonien, Episoden. Manche hören zu, nicht alle. Manche träumen, manche lachen, manche essen Eis und manche sprechen sehr galante Dinge. Nelken wiegen sich im Winde, hochgestielte weiße Nelken, wie ein Schwarm von weißen Faltern. Und ein Bologneser-Hündchen bellt verwundert einen Pfau an. Erinnerst du dich noch, mein lieber Max, wie wir das letzte Mal da saßen? Das ist schon lange her, glaube ich. Ja. Ich brauchte damals zufällig diese Dekoration mit ihrer Anspruchslosigkeit und Milde. Ich brauchte diese Landstraße mit den trivialen Pappeln, diese Wiesen da drüben mit ihrem lauen Grün, die nahen Hügel, die im Abendrot verschwimmen. Und heute? Heute liebe ich diesen Hintergrund um seiner selbst willen. Deine letzte Liebe? Nein, nur eine neue Art von Liebe. Die eben jetzt an die Reihe kommt, die Liebe für die Dinge als Dinge. Ja, für die Natur als Natur, für die Hügel als Hügel, für die Zigarren als Zigarren, für den persischen Divan als Divan, während ich ja bisher an den Dingen nur ihre Beziehungen zu den Menschen liebte. Also mit uns Armen bist du fertig. Ach nein, meine Freunde, dich ganz insbesondere lieb ich noch immer. Glaub doch das nicht. Ich bin immer nur für die Stichwörter da gewesen. Wenn es so war, das ändert sich jetzt, mein Lieber. Ich fürchte, auch das ist ein Zeichen nahenden Alters. Ich interessiere mich in der letzten Zeit auffallend für die Meinungen anderer. Ach, ja, ich kann zuhören. Ich werde aufmerksam. Hast du mich darum nach so langer Zeit wieder aufgesucht? Max, ich hatte ein so tiefes Bedürfnis, wieder mit dir zu reden. Mir ist, als hätte ich dir ein Testament vorzuplaudern. Ach geh, was ist das für eine neue Pose? Sentimentalitäten. Nein, es ist so ernst. Das Ende, mein Lieber. Mein Herz setzt seinen letzten Willen auf. Macht's dich melancholisch? Nein, oh nein. Ich will nicht mehr geliebt werden. Ich will nicht. Nein, du würdest dich drein zu ergeben wissen. Nein, ich will nicht meine letzte Illusion verlieren. Welche denn? Dass die Jungen von uns nichts zu fürchten haben. Das ist eine von denen, die ich mir mühsam erhalten habe. Du hast sie ja nie gehabt, diese Illusion. Glaube doch das nicht. Immer warst du ein Virtuose der Eifersucht. Mag ja wohl sein, ich redete so ins Blaue. Es fiel mir nur ein. Hast du übrigens etwas dagegen, wenn ich das Gegenteil von dem behaupte, was ich vor einer Minute sagte? Oh, ich erwartete es. Zuweilen möchte ich doch wieder geliebt werden. Dass alles aus ist, mein lieber Max, das ist ja ganz einfach nicht wahr. Ist deine Sehnsucht noch immer nicht müde? Na, wie könnte sie sein? Ich habe nur die Kunst verstanden, mit einem ganz geringen Aufwand von äußeren Ereignissen möglichst viel zu erleben. Und daher kommt es, dass mir zu mancher Zeit meine ganze Vergangenheit so armselig und manchmal wieder so merkwürdig reich erscheint. Unsere entsetzliche Gewohnheit, immerfort Maße haben zu wollen. Ein Unrecht, du hast recht. Und auf die Erinnerung kann man sich gewiss nicht verlassen. Sie lügt, sie hat Launen. Und dann, was wissen wir eigentlich selbst von unseren Abenteuern? Wir und die Frauen, wir sind eben mit unserer Sehnsucht auf ganz verschiedenen Wegen. Ich fragte jede: Hast du keinen geliebt vor mir? Jede fragte mich: Wirst du keine lieben nach mir? Wir wollen immer ihre erste Liebe bedeuten, sie immer unsere letzte. Ja, ja. Da habe ich neulich das kleine Mädel gesehen, die Annette. Weißt du, die mit dem Violinspieler herumläuft. Reizend, sage ich dir. Nun, und? Ja, dieser Flieder ist jung, liebenswürdig, begabt und ich... Alles mögliche andere, aber keinesfalls mehr jung, fast grau. Nun, was ist's mit der Annette? Sie kokettiert. No? Mit mir? Ich bitte, mit mir. Es ist verstimmend. Sie geht mit dem jungen Menschen spazieren, weißt du, so an seinem Arm hängend, in der Art ganz junger Frauen, mit verzückten, stupiden, unmoralischen Augen. Ich komme vorüber und die Augen hören auf, verzückt zu sein. Sie fixieren mich, sie sind nicht mehr stupid, sondern süß und schlau. Nur unmoralisch bleiben sie. Wieso du mir nur plötzlich von Annette erzählst? Es fuhr mir so durch den Sinn. Ich denke, wie es gar keine Möglichkeit gibt, sich sicher zu fühlen. Wir wissen nämlich, wenn wir eine Frau noch so gut kennen, doch immer nur, wie sie uns liebt, nie, wie sie einen anderen lieben könnte. Darum ist es auch keine Gewähr, wenn uns eine mit Tränen im Auge in hinschmelzender Zärtlichkeit anschwärmt, was uns so oft vertrauensselig macht. Sie betet vielleicht zugleich einen anderen an als eine ganz andere, leichtsinnig, graziös und wild. Du denkst also, die kleine Annette spielt dem Flieder gegenüber die Sentimentale? Das spielt? Ist. Die Weiber bilden sich ja selbst nur ein, dass sie Komödie spielen, weil sie sich verwundern, bald so, bald anders zu sein. Es ist häufig gar keine Spur einer Komödie dabei. Sie lügen nicht einmal so oft, als wir glauben. Die Wahrheiten wechseln nur für sie mit jeder Minute. Wie still es hier ist. Das tut wirklich wohl. Ja, es tut einem förmlich leid, dass man nichts zu verwinden hat. Das wäre der rechte Abendfrieden, über manchen Schmerz hinwegzukommen. Wer ist denn je über einen richtigen weggekommen? Ah, über jeden. Es ist so banal. So oft habe ich es erlebt, dass ich schließlich auch ein Misstrauen gegen meinen Schmerz bekam. Es war mein letzter und tiefster. So wird der Trost selber wie der Schmerz. Ist etwa nicht wahr? Denk doch, was ein einsamer Spaziergang, eine Stunde der Überlegung, ein Gedicht, mit dem man sich etwas von der Seele schrieb, zuweilen vermochte. Oh, mit der Einsamkeit scheint es nun für uns vorbei. Siehst du? Wo? Da, da biegen sie auch schon um die Ecke und rasen her, direkt her. Wie viele Wagen sind es denn? Zwei, drei. Herrgott, die rasen, aber da kommt noch einer über die Kreuzung. Gerade zu uns her. Herren und Damen. Ah, sieh doch, sie winken mit dem Taschentuch. Das Bekannte? Wer ist's denn? Der eine war der Baron Diebel. Ah, in dem letzten Wagen. Sieh doch! Bertha! Wie, amüsiert sich die noch immer? Noch immer. Und wenn ich denke, dass sie das seit 20 Jahren tut. Ach, damals war sie 16. Es ist doch gut, dass man nicht in die Zukunft sehen kann. Warum? Wenn dir damals dieses Bild erschienen wäre. Ach Gott, diese Bilder bleiben uns nicht erspart. Sie sind nur nicht so präzise. Hast du im Übrigen die anderen Weiber ausgenommen? Nicht ganz genau. Der Lärm. Na, zu uns kommen sie wohl nicht. Sie werden sich in den Salon setzen und dann stören sie uns nicht weiter. Der Baron Diebel, der lebt. Kommst du zuweilen mit ihm und seiner Gesellschaft noch zusammen? Oh nein, ich habe nie viel mit ihnen verkehrt. Die machen mich nervös, diese Leute. Weißt du, wenn man betrunken ist, dann unterhält man sich mit ihnen, aber ich war nie betrunken. In ihrer Weise sind sie gewiss sehr glücklich. Guten Abend, guten Abend. Grüß euch Gott. Ich habe euch schon von der Straße aus erkannt. Guten Abend, Baron. Grüß dich, Diebel. Also da muss man heraus, um dich zu entdecken. Man muss ja nicht eben. Also, wo steckst du denn eigentlich? Verreist gewesen? Hier gewesen. Also Eremit geworden? Eremit geblieben. Oh, was sagst du, lieber Max? Er ist es geblieben. Er meint nämlich, er war es immer. Ja, ich hab's verstanden. Da muss ich aber bitten, tu doch nicht so. Warst einmal sehr fidel, aber sehr. Bist du es gewiss noch immer? Ich war nie fidel. So? Nun, da hast du heute Gelegenheit, es zu werden. So gütig. Ja, ihr beide, ihr trefft Bekannte, fast lauter Bekannte. Du bist wirklich zu liebenswürdig, aber wir sind eben daran, uns auf den Heimweg zu machen. Heimweg? Macht's euch doch nicht lächerlich. Ihr werdet euch amüsieren wie die Götter. Denkt euch, wer da ist. Abgesehen von der Bertha, die ist ja immer da. Also hört nur, Juliette. Ihr kennt sie doch. Hm? Die Französin? Ja, denkt euch. Und er, macht eine Reise um die Welt. Was, die hat's bequem. Ach Gott, die Weiber betrügen einen auch, während man nach Weidling auffährt. Sehr gut. Da hast du recht. Er meint nämlich, die Frauen benutzen jede Gelegenheit. Ja, ja, ich hab's verstanden. Da hast du ja nicht gelacht, ne? Über einen Witz lacht man doch, nicht? Also, was sagte ich? Juliette, ja. Dann Rosa, welche fürchterlich stolz geworden ist. Mein Verdienst, dass sie überhaupt mitkam. Du fragtest mich nicht, warum sie stolz geworden ist. Nein. Du auch nicht, Max? Oh ja. Warum ist Rosa so fürchterlich stolz geworden? Man weiß nicht. Man vermutet nur sehr viele Zacken. Oh. Ja, nichts weiter davon. Dann ist Fräulein Hanischek mit, ganz neu, wird eben erst lanciert. Fräulein Hanischek, das ist ja gräulich. Ist nur vorläufiger Kosename. Sie heißt nämlich so. Nun will aber der Zufall, dass ihr Vorname noch ärger ist. Ratet einmal, ne? Wie soll man denn einen Vornamen erraten? Barbara? Und dabei hat sie noch keinen Nom de Guerre. Heute dürfte sie getauft werden. Barbara. Barbara. Ja, was sagt ihr? Barbara. Möcht nur die Liebhaber kennen, die sich bisher mit dem Namen behelfen mussten. Und denkt euch, der arme Fritz Walten, der sie jetzt hat, dem ist noch kein anderer Name eingefallen, dem armen Teufel. Er muss sie noch immer Barbara nennen. Fragt ihr mich gar nicht, wer noch da ist? Ja, bitte sehr. Wer ist denn noch da? Zuerst sagt mir, ob ihr kommen wollt. Also was mich anbelangt, lieber Baron, mir fehlt wirklich die Laune. Das soll ich dir glauben, dass dir zu sowas überhaupt die Laune fehlen kann? Aber es ist denn gar so unbegreiflich, dass man gerade einmal nicht in der Stimmung ist? Ah, blasiert. Ich habe keine Lust, mich zu unterhalten. Mir fehlt dein Talent zum Lustigsein. Wie lustig habe ich dich schon gesehen. Da hast du mich missverstanden. Jedenfalls habe ich meine Lustigkeit gehabt und nicht die der anderen. Es ist eben jeder lustig, wie er kann, nicht? Ja, für die eure da unten bedanke ich mich bestens. Ah, wir sind ja vielleicht nicht genug fein mit den Frauenzimmern, nicht? Ach, was sind sie euch denn überhaupt? Wenn man dich so reden hört, so möchte man glauben, dass du ganz andere Weiber geliebt hast als wir gewöhnliche Menschen. Gewiss, denn ich war es, der sie liebte. Oder meinst du wirklich, dass ich dasselbe Leben führte wie ihr, wie du? Du meinst, dass unsere Abenteuer dieselben waren, weil sie von außen gleich aussahen? Du und deinesgleichen. Ihr sucht in jedem Weib die Kokotte. Ich habe in jeder Kokotte das Weib gesucht. Daraus folgt nur, dass ich nicht so lange zu suchen brauchte. Und dass du dich häufig geirrt hast. Und du jedes Mal, wie jeder, der die Frauen anbetet. Ich bete sie nicht an. Oh ja, du betest das an, was du in sie hineinträgst. Es ist Künstlereitelkeit. Darum begreifen mich auch die Dilettanten der Liebe nicht. Nun, so übt doch deine Künstlerschaft heute unter uns. Das kann man nicht immer. Vielleicht gibt es doch eine, die dich heute interessieren könnte. Das Fräulein Harnischek? Nein, etwas ganz Besonderes. Ein Mädchen, jung und schön wie eine Göttin. Heute das erste Mal unter uns. Allein? Nein, mit ihm, mit Flieder. Mit wem? Mit dem Flieder von der Oper. Ach, Annette? Ja, er eifersüchtig wie ein Narr zum Totlachen. Sie entzückend, naiv beinahe. Grüß sie von mir. Ja, also auch das zieht nicht. Ja, womit soll man dich denn eigentlich locken? Sag, Max, ist er etwa ernstlich verliebt? Oder sehnst du dich nach etwas ganz Wunderbarem, Unberührtem, nach einer, die noch nichts, gar nichts vom Leben und der Liebe weiß? Hab ich nicht recht, Max? Na, wart, Anatole, das nächste Mal bringen wir dir eine Jungfrau mit. Nicht nötig, ich mach mir meine Jungfrauen selber. Das dürfte aber manchmal seine Schwierigkeiten haben. Na, ist das nicht der einzige Ehrgeiz in der Liebe? Nein, nur der einzige unerfüllbare. Die anderen alle zu Vergessenen machen zu nie Gewesenen. Ja, aber denk doch, wenn diese Mühe nicht einmal notwendig ist. Wenn man nichts, gar nichts zu verzeihen hat. Man hat immer etwas zu verzeihen. Auch wenn man der Erste ist? Ja, dass es vielleicht ein anderer hätte sein können. Ja, man hat dort, wo man der Erste ist, vielleicht noch mehr zu verzeihen als in anderen Fällen. Sich selbst. Mit dem Herrn werden wir heute nicht fertig. Lass dich nicht stören, Max. Willst du hier allein bleiben? Noch eine Weile. Vielleicht findest du mich noch, wenn du heraufkommst. Nun, lieber Diebel, da will ich auf ein paar Augenblicke mit dir gehen. Auf Wiedersehen also, mein melancholischer Anatole. Auf Wiedersehen! Adieu! Herr Anatol! Herr Anatol! Sie wollten fortgehen? Fräulein Annette, Sie sind es? Ja, es ist Fräulein Annette. Man hat mich um Sie geschickt. Sie sind also wirklich hier mit diesen Leuten? Ja, der Baron hat es Ihnen doch schon gesagt. Freilich, freilich. Und warum sind Sie denn so traurig? Traurig? Warum wollen Sie nicht zu uns? Es ist so hübsch. Wenn Sie dabei wären, wäre es noch viel hübscher. Ich begreife eigentlich gar nicht, dass Sie da sind. Wieso? Ich verstehe nicht, wie man sich mit seinem Glück unter Leute und noch dazu, nein, wie man sich überhaupt unter Leute mischen kann. Wie? Das verstehen Sie nicht? Da sind Sie ja gerade so wie er. Wieso? Er versteht es eigentlich auch nicht. Sie glauben nicht, wie ungern er mit mir unter Leute geht. Ach. Immer möchte er mit mir allein sein. Das ist ja nur selbstverständlich. Ja, wissen Sie, zuweilen gehe ich recht gern mit ihm spazieren, denn ich liebe die Natur. So. Oh, sehr. Aber Sie haben auch die Menschen gern, wie? Lustige Gesellschaft, wo man singt und trinkt. Oh ja, das habe ich eigentlich noch lieber. Und weiß er das? Er muss es ja wissen. Sagen Sie es ihm. Was sollte ich ihm sagen? Ja, nun so etwa. Mein Freund, ich habe dich sehr lieb, aber die Einsamkeit macht mich sehr traurig. Und ich will lustig sein. Ja, sehen Sie, wenn ich ihm das so gerade heraus sagte, dann würde es ihn kränken. Er ist so eifersüchtig auf alles. Ich darf manchmal nicht einmal lachen. Na, so tun Sie es jetzt, wo er Sie nicht hören kann. Na ja, aber jetzt bin ich gar nicht dazu aufgelegt. So? Und gerade wenn ich's bin, darf ich nicht. Neulich erst... Na? Was stocken Sie denn? Ich bleib zu lang bei Ihnen. Man wird ungeduldig werden. Na, erzählen Sie doch. Nun, was gab es neulich? Nun, neulich einmal hätte ich so gern gelacht, ohne es zu dürfen. Da sprach er so lang und so komisch, die Tränen kamen ihm dabei. Na? Nee, aber denken Sie, ein Mann, der weint, das darf er nicht ein zweites Mal tun. Sie haben es ihm gesagt? Oh nein, ich habe einfach das Lachen verbissen, so gut es ging. Mein liebes Kind. Gefällt Ihnen meine Hand gar so gut? Sie lieben ihn eigentlich nicht sehr innig, so tief, wie er wahrscheinlich geliebt werden möchte. Das sollten Sie ihm klar machen. Küssen Sie mir die Hand. Warum denn? So lassen Sie sie also aus. Ja, da müssten Sie ihm sagen... Was denn? Dass das nicht die Liebe ist, welche er verlangt, dass Sie ihn nicht so lieben können. Aber da wäre er ja unglücklich. Wie gut. Ich liebe ihn ja. Aber Rührung will ich keine haben. Nein, nein, also keine Rührung. Nein, ich vergesse ganz, warum ich hergekommen bin. Sie sollen ja mit hinunter. Mein liebes Kind, so gern ich mit Ihnen da allein plaudere. Wir können auch unten allein plaudern. Ja, was würde er sagen? Wir werden schon leise sprechen. Das würde ihn kaum beruhigen. Kommen Sie hinunter, ja? Was Sie für zärtliche Augen haben, wenn Sie bitten. Nicht wahr? Man kann mir nicht widerstehen. Vielleicht doch. Kommen Sie. Aber Kind. Anatol. Kommen Sie. Was fällt Ihnen denn ein? Sie knien vor mir. Man wird doch ein bisschen Komödie spielen dürfen. Gut, dass Sie es wenigstens eingestehen. Wenn es aber Wahrheit wäre. Aber ich bitte Sie, stehen Sie auf. Und ich führe Sie mit mir hinunter. Und Sie setzen sich neben mich und... Ich merke etwas. Sie wollen mich dazu benutzen, um ihn eifersüchtig zu machen. Warum denn? Glauben Sie nicht, dass Sie mir gefallen? Sie sind ein bisschen zu sehr kokett, Annette. Das sagen Sie, weil Sie mir nicht glauben. Na, was ist, Annette? Wir wollten einen gewinnen und verlieren eine dazu. Ja, ich glaube, es hilft nichts. Wahrscheinlich hast du noch nicht alles versucht. Herr Flieder? Oh, Bertha. Ja, ich bin's. Und ich bitte dich, komm zu uns. Willst du mir das abschlagen? So viel Liebenswürdigkeit, so viel Güte. Ja, ja. Alte Liebe rostet nicht. Ich komm. Ich kann nicht mehr widerstehen. Willst du meinen Arm nehmen? Ja, ich würde vorschlagen, geh mal rum. Ja, du, gut. Einen Augenblick, Bertha. Ja. Ich muss dich etwas fragen. Ja? Was hast du denn? Mein alter Anatol. Wie lange schon habe ich dich nicht gesprochen? Weißt du noch wann? Das letzte Mal war vor Jahren und Jahren. Aber was fällt dir ein? Ja, freilich haben wir uns gesehen, auch gesprochen, ja, ja. Aber waren wir auch wirklich, wir zwei? Wieso? Wir haben geplaudert wie gute Bekannte, die ihr ganzes Leben lang aneinander vorübergegangen sind. Es waren sie beiden aus dem Gedächtnis entschwunden, was wir uns einmal gewesen sind. Oh. Ich weiß es noch sehr gut. Ach, du erinnerst dich noch? Aber Närrchen, ich habe noch nie jemanden vergessen. Ach, wie jung waren wir damals. Ja. Und ich weiß nicht, wie es kommt. Mir ist, als sehe ich dich heute wieder das erste Mal nach unserem letzten Kuss. In dieser ganzen langen Zeit, die dazwischen liegt. Was ist eigentlich mit dir geschehen? Naja. Es ist mir ganz gut gegangen. Ja, ich habe dich freilich da und dort wiedergefunden, aber was ist mit dir geschehen? Weißt du, dass mir kaum jemals eingefallen ist, wenn ich dir begegnete, dass... Das war einmal meine Geliebte. Sehr schmeichelhaft. Ja, eigentlich ist ja gut, denn ich habe dich ganz ernstlich angebeten. Oh ja, ich weiß. Steht sie auch plötzlich wieder so klar vor dir, diese ferne Zeit? Oh, ich weiß noch alles. Ach. Zum Beispiel, warte nur, ja, wie du mir Fensterpromenade gemacht hast. Ach, du denkst noch daran? Das war so komisch. Es ist dir wohl manches komisch vorgekommen damals. Oh nein, du warst so süß. Geh doch. Nun wollen wir uns einmal alles sagen. Alles? Ja, alles. Ich habe dich noch so viel zu fragen. Ja, ich verstehe dich gar nicht. Heute fällt dir das ein. Ja, ich sagte dir ja schon, ich sehe dich heute das erste Mal wieder und mir ist, als wären wir damals geschieden, ohne dass alles ausgesprochen war. In deinen Augen gab es so viele Rätsel. Auch dein Lächeln war so seltsam und dann... Na, und was dann noch? Du warst so schnell getröstet. Na ja. Wie? Na, du doch auch. Ich bitte dich. Dass es einmal aus sein musste, das haben wir doch beide gewusst. Ach, du wusstest es? Na, was denkst du eigentlich? Man glaubt euch Herren vielleicht so ohne weiteres alles, was ihr einem vorerzählt? Ja, aber damals, damals, wo du noch fast ein Kind warst. Ach Gott, Gescheit war ich schon immer. Ja. Und wenn wir uns ewige Liebe schwuren, da wusstest du es immer, dass das eigentlich... Na und du? Du hast mich vielleicht heiraten wollen. Aber wir haben uns doch angebetet. Na, na, aber deswegen verliert man doch nicht gleich den Verstand. Ja, ja. Gehen wir jetzt hinein? Ich bitte dich, es ist so schön da. Diese Abendluft ist so mild. Aha. Hast du das noch immer an dir? Was denn? Na, dass du so poetisch bist. Da, weil ich die Luft mild finde? Siehst du, wie ich noch alles weiß? Du hast mir auch manchmal Gedichte gebracht. So? Mhm. Daran denke ich gar nicht mehr. Eins habe ich einmal mit der Flora zusammen gelesen. Du denkst noch an die blonde Flora? Warum lachst du denn? Na, du, die deklamierte es, weißt du, ganz pathetisch und machte deine Augen dazu. Meine Augen? Ja, die bedeutungsvollen, die großen, weißt du? So? Ich mach so bedeutungsvolle Augen? Oh ja, aus denen konnte man alles Mögliche herauslesen. Auch Eifersucht? Ach, warum fragst du das? Ja, ich denke nämlich ganz zufällig an einen Abend, wo wir zusammen im Theater waren. Und das waren wir ja oft. Ja, ich denke an einen ganz bestimmten. Es war bei einer Operette und neben uns saß ein eleganter Herr mit graumeliertem Vollbart, der dich anstarrte. Was? Ja, er starrte dich an wie jemanden, den er kennt. Ah, dieser Franzose, war das der Große? Ja, ja, ein Franzose. Du hast ihn gekannt? Ja, nein. Ja, ja, damals hast du mir das nicht gesagt. Ja, damals, du warst so eifersüchtig. Ja, weil er dich immer anstarrte. Was kann denn ich dafür? Woher kanntest du ihn? Ja, was weiß denn ich? Sag, was willst du eigentlich von mir? Ich denke, einen alten Freund zu treffen und nun wird er grob wie ein Geliebter. Also antwort mal, lieber, ich weiß mich an jenen Abend noch zu genau zu erinnern, wie du mich beruhigen wolltest, weiß ich noch. Du, die Worte habe ich noch im Ohr. Was, die Worte? Ja, und den Blick, mit dem du mir sagtest, ah, auf den Greis, da bist du jetzt auch schon eifersüchtig. Und er war gar nicht so alt. Also angelogen. Einfach angelogen hast du mich damals. Aber man muss es ja, man muss es ja. Wie? Ja, ihr lockt sie einem ja heraus, die Lügen. Ihr zwingt uns ja dazu. Du, ich habe dich immer beschworen, nur die Wahrheit zu sagen. Ja, mit deinen Worten. Aber im Blick liegt es, im Blick. Was liegt im Blick? Na ja, das lüg mich an, lüg mich an. Aber was für ein Unsinn. Siehst du, wie recht ich habe? Noch heute würdest du mir dankbar sein, wenn ich's täte. Also jenen Franzosen kanntest du. Na ja, du hast's ja gemerkt. Und wenn ich dir sagte, du bist kokett, so wurdest du impertinent. Einem Menschen wie dir kann man doch nichts eingestehen. Weil ich dich wohl zu sehr gequält habe. Ja, das hast du. Aber ich habe mir nichts draus gemacht. Und dein ernstes Gesicht? Die Tränen, wenn ich dir Vorwürfe machte? So? Habe ich geweint? Also Tränen, an die man sich nicht erinnert, können nicht echt gewesen sein. Aber du wurdest ja so zärtlich, wenn ich traurig war. Das kannte ich schon an dir. Und darum? Naja, ist das etwa auch schlecht von mir, dass ich dich zärtlich haben wollte? Aber kokett, verlogen, eine Komödiantin, das alles bist du gewesen. Du hast mir das schon 1000 Mal gesagt, schon damals. Ja, nur dass ich es nicht geglaubt habe. Aber Schatz, nicht wahr? Schön war es doch damals. Und darum habe ich dir deine Langeweile auch gerne verziehen. Wie? Mhm. Langweilig war ich auch? Naja, weißt du, es hat so Momente gegeben, mein Gott, du hast solche Launen gehabt. Und dann hast du dir den Kopf zerbrochen über lauter alte Geschichten. Mhm. Und über alles hast du gleich 100 Mal reden müssen. Manchmal war es ganz verdreht, ganz verrückt. So? Ja. Und manchmal auch sehr schön. Ja? Sehr poetisch. Das meiste aber langweilig und lächerlich. Ah ja, was du meintest, habe ich schon gewusst. Immer. Auch wenn es ein Unsinn war. Also diese eigentümlichen, träumerischen Blicke, aus denen mir ein süßes Einverständnis entgegenzuträumen schien, es war nichts als Fremdheit. Du redest ja noch immer so. Die ewige, verständnislose, leichtfertige Fremdheit. Das hast du schon immer gesagt, dass ich dich nicht verstehe. Und hab nicht einmal daran geglaubt. Ich hab dich ganz gut verstanden. Was ihr Männer euch nur immer einbildet, dass man euch nicht versteht. Da drunten beginnt's lustig zu werden. Jetzt eben handelt es sich um die Taufe des Fräulein Hanischek. Oh, da muss ich hinunter. Ich habe einen so reizenden Namen für sie ausgedacht. Noch einen Augenblick, Bertha. Ja, na, rasch, rasch. Ach, geh. Narr. Also komm ins Braun. Das Was wolltest du denn? Eine letzte Frage an Sie stellen, die Sie mir heute sicher beantwortet hätte. Was hattest du denn mit ihr zu sprechen? Denk dir, ich bekam plötzlich so Lust, mir von Bertha unsere Liebesgeschichte erzählen zu lassen. Ihr habt mich damals ausgelacht, mit anderen kokettiert, mich kaum verstanden. Wahrscheinlich auch betrogen. Nun, was weiter? Diese Person? Ja, aber was sie damals zu sein schien, konnte man's denn ahnen? Welche Kunstfertigkeit in der Verstellung. Und dabei war sie damals, ach was, damals, bevor sie den ersten Kuss von einem Mann empfangen, war sie es ja. Das Erlebte ist ja so zufällig. Ihr erster Liebhaber darf auf sie nicht stolzer sein als ihr letzter. Nun ja. Willst du nun fort? Aber muss sie denn jetzt die Wahrheit gesprochen haben? In diesem Weibe haben sich die Erinnerungsbilder mit der Zeit vielleicht verändert, verschoben, verfälscht? Sie hat mich damals vielleicht wirklich verstanden und weiß es heute nicht mehr. Ja, sag, was bist du für ein Grübler? Um dieses Weib, das du seit 20 Jahren vergessen, grämst du dich in diesem Augenblick von Neuem? Es ist dumm. Es ist krank. Aber mein Leichtsinn ist so schwermütig geworden. Ich schlepp alle meine Erinnerungen mit mir herum und an manchem Tag streue ich sie aus. Wie ein Sack von Perlen. Und lauter Fäusche. Wenn aber eine davon echt war. Was hilft's ihr? Sie muss mit den anderen den Fluch des Misstrauens tragen. Man kennt sie nicht auseinander. Unmöglich. Und wer weiß? Vielleicht habe ich einmal das Weib geliebt, das mich wirklich verstanden und durfte glücklich sein. Und habe es nicht gewagt. Kommst du mit mir? Annette, wohin? Ach, bist du schon wieder da? Ich wusste es ja. Es zog dich wieder da herauf. Aber was sprichst du denn? Zu wem denn? Was willst du auf der Terrasse? Mit dir allein sein. Mit mir? Ja, ich wusste ja, dass du mir folgst. So. Es hat mich früher so geärgert, dass du mich so lang allein ließest. Ja, und wärst du mir nicht gefolgt? Also, ich hätte nicht mehr glauben können, dass du mich liebst. Weißt du's nun? Ob ich's weiß, mein Geliebter. Ich will dir was sagen, Schatz. Gehen wir. Wie? Ja, kehren wir nicht mehr unter die Menschen zurück da unten. Gehen wir allein. Komm, zu dir. Aber jetzt schon? Schau, da geht er. Wer denn? Anatol und Max. Wo schaust denn da hin? Was interessiert dich denn das? Ach, man wird doch noch etwas bemerken dürfen. Ja, aber nicht, wenn ich dir von meiner Liebe spreche. Und gerade diesen Herrn beliebst du zu bemerken. Am Ende gar eifersüchtig? Aber mein süßes Engel, auf so einen Euten.